Thema: Gesellschaftsspiele und Reisen. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Wie man seine Freizeit verbringt, ist Geschmackssache. Wichtig ist aber, dass man sich die Zeit nimmt, um sich zu entspannen und die Tagesarbeit auszugleichen. Dafür sind Hobbys gut. Die beiden Bilder präsentieren zwei thematisch ähnliche, aber doch recht unterschiedliche Hobbys: Gesellschaftsspiele und Reisen. Mit Freunden Gesellschaftsspiele zu spielen, ist eine relativ billige, passive Freizeitbeschäftigung. Demgegenüber kann man die Welt auch durch Städtereisen aktiv erleben, was sehr vielen Menschen Spaß macht, auch wenn es kostspieliger und manchmal umständlicher ist. Auf Bild 2 ist eine Touristin aus Asien zu sehen, die eine Entdeckungsreise in Europa macht. Sie ist jetzt im Vatikan. Es muss für sie faszinierend sein, eine völlig andere Kultur, das heißt Religion und Architektur, kennenzulernen. Das dürfte eine Rundreise durch den alten Kontinent sein, wo reiselustige Sehenswürdigkeiten historischer Städte wie Rom, Paris oder London besichtigen. Wie beeindruckend eine Europareise auch sein mag, sie ist sehr ermüdend. Ich meine, allein bis Touristen die Sicherheitstore im Vatikan passieren, dauert mindestens 2 Stunden. Und da haben sie noch nichts gesehen. Auch für die Besichtigung der vatikanischen Museen braucht man einen halben Tag. Hat man das alles hinter sich, geht man typischerweise völlig erschöpft ins Hotel zurück. Und am nächsten Morgen fängt es von vorne an. Damit will ich nur sagen, dass Reisen auch sehr stressig sein kann. Ich habe mal einen Online-Test ausgefüllt, um herauszubekommen, welcher Reisetyp ich bin. Nach der Beantwortung von Fragen wie »Wie möchtest du gerne an dein Ziel kommen?« oder »Welche Unterkunft ist dir am liebsten?« stellte sich heraus, dass ich ein echter Luxusurlauber bin. Ich bin verwöhnt und lege viel Wert auf Komfort. Daher wäre so eine Städtereise nichts für mich. Abgesehen davon habe ich auch kein Geld für längere Reisen. Auf Reisen kann vieles schiefgehen: defekte Klimaanlagen, Magenverstimmung, hysterische Servicekräfte, Regen oder Sonnenbrand. Auch im teuersten Hotel gibt es nervige Momente, zum Beispiel wegen unflexibler Check-in-Zeiten. Wer früh landet, muss oftmals bis 14 Uhr in der Lobby warten, bevor er auf sein Zimmer darf. Keinesfalls denke ich, dass mein Leben eintönig ist, wenn ich nicht verreise. Ich kann mich zu Hause oft besser entspannen. Einfach mal mit Freunden zusammen sein, etwas kochen und Tafelspiele spielen. Für mich ist das die Entspannung am Freitagabend. Zu den passiven Hobbys, wie auf Bild 1, gehören Karten- und Gesellschaftsspiele. Man kann Poker oder Kanaster spielen und seine Freizeit mit Brettspielen wie Schach oder Go verbringen. Das Spiel auf dem Foto kenne ich zwar nicht, aber ich vermute, es geht um ein Wissensspiel, wo man würfelt, um mit seiner Figur um die gewürfelte Zahl vorzurücken. Kommt man mit einer Figur auf ein Feld, muss man Wissensfragen in Bezug auf Kultur, Geschichte oder Geografie des jeweiligen Landes beantworten. Ich glaube, dadurch kann man viel mehr über fremde Länder erfahren, als wenn man diese bereist.